Dankeschön. Und nach dem bisschen Power kommt jetzt auch mal was. Es ist eigentlich, glaube ich, unser einziges etwas langsameres Stück. Auch so für die abendliche Stunde haben wir jetzt schon angebrochen. Und naja, das Stück heißt einfach: Gib mir deine Hitze. Ja, das passt gut zu geiler Macker.